Das ist jetzt die Zwischenmahlzeit. Auch die Cellisten kommen zu spät. Der Arton. Der kommt heute als 10 Uhr. Antoniert. Wolga. Nee, er ist Wolga Israeli. Sind wir soweit? Platon sieht aus wie ein Harem umbringt. Aber es ist sein Haar nur. Sein Harem. Was? Ja, Gleiches mit Gleichem. Ne? Gesellt sich gern. Gesellinnen. Das sind die Gesellen innen. So, jetzt sind wir soweit. Oder nicht? Alle begrüßt. Kennt ihr euch alle? Langsam. Das wird gefährlich, wenn sich alle kennen, die sie kommen. Man so in Einheit. Ja, dann schließen sich zusammen dann. Die Osho-Front. Es war mal gebröckelt, jetzt schließen sich die Reihen wieder. Ja, die haben den Krieg den Orden der goldenen Klobürste. Weil darum gibt es kein Gold mehr in der Schweiz. So, jetzt fangen wir mal an. Gut. Nochmal frohe Ostereier. Zumindest die Eier sollen froh sein. Ne? Oder fröhliche. Nee, fröhliche Weihnachten. Gut. Jetzt anschließende Fragen an den letzten. Keine anschließenden Fragen. Traut sich keiner mehr. Ja, jetzt wieder. Ich muss irgendwas sagen, damit ich überhaupt noch was hören kann, wie du mich vorher so drauf halt die Schnauze, das hat mich dermaßen in so eine Schmerznummer reingebracht. Schmerznummer? Hm? Ja, ich meine, ich hatte schon immer den Verdacht, dass ich dich so attraktiv finde, weil du mich an meinen Vater erinnerst. Jetzt machen wir eine Familienaufstellung. Habe ich geschrien? Ja, also mir kam so vor, war wahrscheinlich ganz laut, aber ich krachte. Es war direkt und kompetent. Aber kannst du mir sagen, wie das dazu kam? Oder? Was denn? Du hast dich einfach wie ein kleines Mädchen verhalten. Da musste der Vater einfach mal raus. Wie so eine kleine Zicke, ne? Und wenn so eine kleine Zicke wieder zickig wird, dann kommt halt der Papa mal. macht da Papalapap. Wenn das Mädchen mal wieder zu laut war. Vorlaut. Meine Güte. Das bekommt Christa bekannt vor. Und die auch. Die auch? Nein, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu tolerant bin. Oder man denkt, ich wäre tolerant und man könnte alles, ich lasse alles durchgehen. Und dann spiele ich mal kurz die andere Seite. Und dann erschreckt sich einiges. Jesus hat aber auch gesagt, dann halt die andere Wange hin. Oh Gott, das passt nicht. Der schlägt zu, das ist was anderes. Ich meine, ich würde es nicht machen, die andere Wange hinhalten. Du hast ja auch nur Backen. Halt die andere Backe hin. Backe, Backe, Kuchen. Backwaren hat gerufen. Ja, das ist auch so eine Angst, weil ich finde ja alles perfekt hier, ne? Oh. Ja, also für mich ist es total super und Ostern ist das tollste im Jahr, wenn ich hier hocken kann. Aber da ist immer so eine kleine, naja, halt so eine Furcht, auch wenn ich hier was falsch mache, dann fliege ich raus. Ja, Achtsamkeitsübung. Ja, sind wir denn hier im Kindergarten, wo jeder die Bauklötze verstecken kann? Ja, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich habe jetzt wirklich irgendwas ganz Schlimmes gesagt. Hast du ja. Aber das konnte ich nicht so nachvollziehen. Also vorlaut bin ich ja öfter, ne? Und manchmal lachst du und... Ja, habe ich da gerade gesagt. Ja. Ich habe einfach mal die andere Seite gezeigt. Man kann auch mal anders. Und ich brauche dann nicht lange nach Vater nach einer Absicht oder einen tieferen Sinn zu suchen. Doch, es war schon mit Absicht. Aber ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Mach kein Ding draus. Ja, es ist eh schon. Ja, aber es ist doch. Lass den Papa in der Kiste. Na gut, jetzt habe ich wenigstens gemerkt, ich darf was sagen. Aber ich auch. Jetzt ist alles wieder nicht gut. Wie es immer ist. Gut, noch irgendeiner, der seinen Vater erlebt hat. Oder seine Mutter. Ja, oder Mutter. Ich habe einfach mal aus der Feminin in die Maskuline getreten. Ja. Es wirft mir manch öfter, also ich kriege viele sogenannte, oh, du bist ja so ein Macho und so, hasst ja die Frauen. Ich sage, ja. Aber auch die Männer. Aber die nehmen das dann sportlicher. Lassen Sie es nicht so anmerken. Was? Jetzt kommt Johannes. Jetzt kommt Johanna. Auch in einem Mann steckt öfter eine Frau. Umgekehrt ist ja einfach. Ich trinke lieber noch einen Kaffee, bevor es hier Schluck und Schluck. So, noch Fragen? Jetzt wirklich keiner traut sich mehr. Das war doch lustig, oder nicht? Was? Kam auf den Standpunkt an. Ja, es kommt drauf an, wer den Lukas haut oder und wer der Lukas ist. Genau. Das heißt ja auch Lukas. Ja. Wer da rauskommt. Hier wird halt einfach auch den Jahrmarkt. Und dann klingelt es auch oben. Ja, noch Fragen zum, wo waren wir, was haben wir über die letzten zwei Stunden geredet? Über das goldene Schweiz. Das goldene Schweigen. Dass die Schweiz kein Gold mehr hat. Die Armen. Löcher in den Käse. Nur die Schokolade ist mit Goldpapier umwickelt, darum haben sie kein Gold mehr. Sie will nichts mehr sagen heute. Das klassische Schweizer Schweigen. Gut, dann müssen wir jetzt auf die Russen losgehen. Anton, alles klar? Neue Freundin? Wie immer, ne? Er ist ein Phänomen. Immer wenn ich ihn treffe, hat er gerade eine neue Freundin. Das ist neue Frau. Was? Frau. Ist er verheiratet? Oh. Anton. Welche Nationalität? Deutsch. Nein. Was? Japan. Du wirst Japanese werden? Ja. Ich bin schon geworden. Darum siehst du so zentriert aus. Ja, dann herzliches Beileid, ne? Ich habe gehört, japanische Frauen sind auch nicht besser als die Deutschen. Oder? Sag jetzt nichts Verkehrtes. Du hast deine Wahl getroffen, wir wissen jetzt Bescheid. Bitte? Ich hatte keine deutsche Freundin. Ahahaha. Sorry. Glaubt dir kein Mensch. Ja, geh, hat er eine deutsche Freundin oder nicht? Zähl mal durch. Das ist zurzeit in. In Tiro sind auch, habe ich drei Freunde, die haben japanische Freundinnen. Irgendwas ist da am Gange. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Sushi? Nein. Nein? Miso-Suppe. Fukushima. Weil Sushi ist so zu verseucht. Oder? Ja, da isst man kein Fisch mehr. Keiner isst mehr Fisch. Oder? Na, ist halt auch was Gutes. Können die Fische länger leben. Und strahlen mehr. Darum strahlen sie auch so. Na gut, dann haben wir Anton. Wissen wir jetzt, dass er nachher einen ausgibt. Wo ist überhaupt das Buffet und so, Hochzeitstanz und so? Nix? Nie so richtig. Kein Ständchen hier oder so, Jello? Nicht einmal. Gestern war viel zu viel schon. Was? Gestern hatte ich viel zu viel. Ja, gespielt? Ja. Wo? In der Philharmonie? Ne? Ja. Ja? Und zu Ostern spielt man was denn? Beethoven? Ne, gestern war Passion. Verdi Gala, also das war zwei Konzerte. Also Verdi Gala, also mit Opern und so weiter. Verdi? Verdi. Verdi. Nicht die Verdi. Den Italiener habt ihr gespielt. Ja, ja. Also, den Grünen, den Grünen. Gershwin. In der Philharmonie? Ja. Das ist ja Blasphemie. Blasphemie in der Philharmonie. Gershwin. Naja, aber lustig ist, dass vorgestern war eine Beerdigung und das ist schon Lustig. Einmal hast du auf einer Beerdigung gespielt? Ja, das ist mal so vor dem Sack. Vom Sack? Sack. Ja. Und am nächsten Tag ist... Ohne. Aber Marie und Vohl und alle guten. Herr Grün. Habt ihr Herrn Grün gespielt? Verdi. Also, ja. Ah, Verdi, ja, Verdi. Ja, gut. Sieht gut aus. Echt? Japan macht. Ja. Alles klar. Und jetzt ziehst du nach Japan? Ich würde gerne, aber keine Arbeit. Keine Arbeit? Hier gibt es auch keine Arbeit. Hier gibt es auch keine Arbeit. Spielst schon auf Beerdigung. Ja, aber das gut bezahlt ist nur, ja. Also, wenn einer stirbt, da ist der. Er ist dann eben richtig in Moll. Moldau. Ja, gut, so, jetzt irgendeine Frage mitgebracht aus Japan? Frage nicht, das vielleicht noch, also das. Dieses Ich, was immer da morgens bei dem Aufwachen, ja, was jetzt gerade bla bla bla sitzt hier und quatscht. Den Cellospieler. Cellospieler oder was immer. Der Suchende, der immer sich befreien will. Also das ist schon klar, dass es eigentlich so ein, was immer, Phantom ist, ja, aber ist so eine kleine, ganz kleine Grenze zwischen das immer so quasi sich zu erinnern, das nicht so immer reinzugehen, ja. Und das ist schon zu spät. Zu spät, ja. Alles klar. Da versucht das Phantom, sich von einem Phantom zu lösen. Ja, okay. Aber es bleibt Phantom. Okay, dann das, was sich anstrengen muss, um das, ist schon zu viel. Das ist schon zu streng. Okay, dann versuche ich von der anderen Seite. Von der anderen Seite, hört sich wieder. Also diese Natur, also was du immer sagst, was ich bin, also und das Wesen, das du bist. Ja, also. Und aber wenn das, was morgens wach wird, ist schon unwesentlich. Es ist schon vorbei. Das nur Unwesentliches wird wach. Und das Unwesentliche möchte dann ständig wesentlich sein. Das ist seine, was auch immer, seine Anstrengung. Aber es wird nie das Wesen sein. Also das Wesentliche ist immer das Wesentliche, aber das Unwesentliche wird nie zu dem werden. Also das Irreale, das Nicht-Reale möchte immer real werden und das Reale muss es nicht. Also das heißt, und dann, wenn du nicht real bist, ist es schon zu spät. Aber das Nicht-Reale wird immer versuchen, real zu werden, aber es wird nie real werden. Das Reale muss nicht zum Realen werden, weil es immer real ist. Mehr ist nicht. Dann ist Party. Es war immer Party, nicht dann ist Party. Es war Party, es ist Party, es wird Party sein. Was immer Part ist von etwas, ist nicht real. Es ist immer Party. Darum heißt es Party, weil alles partiell ist. Aber dieses Gefühl, immer etwas... Ja, ist das Partielle ist immer aber. Ja, es ist aber, ja. Und das weil... Das nennt man Avatar. Avatar, ja. Ein Avatar möchte zum Avatar werden. Diese Hoffnung ist irgendwie unsterblich, also. Die Hoffnung lebt länger als du. Ja. Wahnsinn. Bestimmt. Wahnsinn? Man will immer da irgendwie rein. Du bist schon aus Hoffnung geboren. Die war vor dir da und die wird nach dir sein. Deine Eltern haben schon sehr hoffnungsvoll auf dich gewartet. Darum nennt man eine schwangere Frau in Deutschland gute Hoffnung. Du bist schon mit sehr viel Erwartung zur Welt gekommen und jetzt warten sie immer noch, das, was aus dir wird. Und du, jetzt hast du das übernommen und denkst auch noch, du könntest, aus dir könnte noch mal was werden. Jetzt versuchst du es sogar mit einer japanischen Frau. Also, okay. Stopp. Das ist jetzt Privatsphäre. Nein, aber es ist so, die Frau möchte sich komplett machen mit einem Mann und ein Mann möchte so perfekt machen oder komplett machen mit einer Frau. Es ist immer, diese Hochzeit möchte dich einfach, immer der Wunsch, dass man mit wem anders oder mit einem Umstand und mit etwas dann perfekt wird oder komplett. Und das klappt nicht. Und da steckt immer dahinter die Hoffnung, dass wenn ich dann den richtigen Partner gefunden habe, in Amerika sagen sie, my soulmate, dann bin ich glücklich und dann bin ich komplett und dann habe ich Frieden und dann. Also ständig der Versuch eben, ja. Nee, mit dem Frieden, also ist schon vorbei. Ja, Frieden oder komplett oder zufrieden oder dass man es einem dann besser geht. Es gibt immer dann ein Wort dafür. Unsterblichkeit? In der Ehe? Nein. Ich meine jetzt. Das, dann musst du Romeo, dann müsst ihr euch beide gleich umbringen. Dann hält die Ehe. Also in Japan gibt es eine Option, ja. Nein, es gibt die Romeo und Juliet-Ding. Die Liebe hält nur, wenn beide sich umbringen. Sobald sie eine Woche warten, ist die Liebe schon vorbei. Ja. Die ist nur in dem Moment. Wenn überhaupt. Und dann müssen beide gleich sterben. Dann ist sie unsterblich. Das hat Shakespeare damit hin darauf gedeutet. Wenn die verheiratet wären oder ein Jahr gewartet hätten, dann wäre nichts mehr übrig geblieben. Wenn sie seine Socken hätte waschen müssen. Alles vorbei. Also in Japan ist anders. Da wäscht der Mann die Socken, oder was? Die Waschmaschine. Ja, aber vorher muss man sie nehmen und dann da reintun. Und dann kommt sie an der Nase vorbei. Anton, Anton. Warte, warte noch ein Weilchen. Lass ihn nie deine Socken waschen. Danke für die Idee. Endlich, keine Lehre. Das sind praktische Hinweise, die man, kann man benutzen. Danke. Nie, lass sie nie deine Unterhose sehen oder Socken waschen. Dom, man nennt sie nicht umsonst Liebestöter. Na gut. War alles okay oder noch was? Soweit. Soweit, so schlecht. Ja, aber jeder versucht es durch irgendetwas und denkt immer das Nächste, oder wenn ich das erreicht habe und dann, und wenn ich mal tot bin, wenn ich mal endlich tot bin, dann habe ich was davon. Ich habe noch eine Frage. Also ich frage, weil ich habe, also ich weiß alles, was man erfährt, aber dieses unbewusst. Also wenn man unbewusst ist, ja, zum Beispiel so im Tieftiefschlaf, ja, wenn ich, also kein Anton oder was immer, also diese auftritt. Und da ist das mir nicht, also klar, also was eigentlich, aber und die alle reden, also was? Was? Ewige Weise wenn sprechen. Anton nicht da ist, ist Anton nichts klar. Nichts klar, ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Wie? Yes, okay. Okay. Ja, das habe ich mal gelesen. Das. Sorry, kann ich. Ich muss das Buch nächstes Mal mitbringen. Nein, nein. Ist mir klar, dass ich jetzt gerade. Du möchtest verstehen, was der Tiefschlaf bedeutet. Tiefschlaf bedeutet oder diese was immer. Aha, oder? Aha. Aha, okay. Jetzt vermischst du, jetzt kommst du aber von. Ich weiß, jeder möchte verstehen und dann das beherrschen, den Tief-Tiefschlaf. Ja? Oder wie? Wenn ich dann weiß, was das ist, dann kann ich mich darauf konzentrieren und dann verweile ich da drin. Das ist wie, dann bin ich in der Hochzeit mit mir selbst. Ja. Die mystische Hochzeit, wo der Betrachter und das Betrachtete verschwinden in der absoluten Seinshaftigkeit des unwissenden Seins. Des Tief-Tief-Schlafs. Hm? Hört sich das nicht schön an? Du hast ja gerade geheiratet und ja, jetzt sage ich dir schon, du war vergebens, du musst dich mit dir selbst vermählen. Male, male, male, ich male mir ein Bild, ich bin ein Gemahl. Gemahl. Gemahlen. Gemahlin. Deutsche Sprache ist ein Wunderwerk, sagt er. Man muss es nur richtig aussprechen, schon ist es eine Komödie. Ist jeder ernsthafte Deutsche verschwunden. Ja. Was wolltest du sagen? Das ist so wie ihr. Was? Beim Stuhlgang, ja. Beim Stuhlgang? Was ist wie beim Stuhlgang? Du musst unbedingt, aber ist nichts drin? Ja, irgendwie, ja, so. Nee, der Pseudo-Stuhlgang soll der schlimmste sein. Ja. Es stimmt, diese. Habe ich gehört. So eine Scheinschwangerschaft ist die schlimmste. Oder bei Prostata-Patienten, die haben dieses Pseudo, dieses Schein, ich muss mal. Und es tropft nichts, noch niemals das. Das ist heftig. Meinst du sowas? Ist das so die Stellung des Suchers? Die Sucherposition? Hm? Ich möchte mich ausdrücken, aber ich weiß nicht was. Ich möchte mich ja verwirklichen, aber ich weiß nicht womit. Allein mir fehlt da was. Na gut, dann fragen wir mal wen anders, ob der das ausdrücken kann. Ja, irgendeiner da, der das, was man eigentlich nicht, dann doch so ein goldenes Vlies, so ein goldenes Vlies, wenn es mal richtig fließt. Kennt man das goldene Vlies, ne, dieses? Gibt ja in Israel oder irgendwo. Das ist ein Schafsfell oder sowas, ne? Oder sowas. Jetzt kommen die Griechen, Jason und die Argonauten oder was? Und was macht man mit dem Ding? Das ist so eine Tarnkappe oder sowas. Da ist man unsichtbar. Einen gibt es gar nicht mehr. So, das ist das goldene Vlies. Samson und Delilah. Gut. Andere Fragen? Ruhig war es, der Mond stand still. Ja, hier was? Heute nicht mehr, aber. Im Moment nicht zumindest. Ah. Heute ist aber nicht zu Ende. Aha. Droht mit. Ich habe auf Erinnerung geschaltet. Oh. Beide. Die Bruder Pupskopf. Die größte deutsche Roman hinterher. Brothers Komarov. Gut, Platon, hast du noch ein... Naja, ich frag dich lieber nicht. Ah ja, es ist immer dieser Mitteltalk, der ist immer so schläfrig. Hier so nach dem Nap. Afternoon. Du sagst ja, du meinst, wenn das Phantom versucht, sich selbst abzuschaffen, dann alles, was die Natur verstärkt, ist eigentlich... Ja, es ist seine Natur des Überlebens. Solange er es versucht, sich abzuschaffen, gibt es es. Okay, aber andererseits ist es ja ein Phantom und es ist gar nicht wirklich da. Also wie kann ich das Phantom bestätigen? Wie kann das Phantom bestätigen? Genau. Machst du doch gerade. Indem du versuchst, über das Phantom zu reden, es überhaupt Aufmerksamkeit zu geben, das ist, da wirst du zum Phantom. Machst doch gerade, übst das. Wie kann ich und was kann ich? Und wenn es dann doch gar nicht real ist, was mache ich dann damit? Sagte das Phantom. Also ein nicht reales da gibt es ja ein nicht reales Phantom. Und nur ein Phantom würde ein Phantom real oder nicht real bezeichnen. Weil für das, was real ist, gibt es weder das Phantom noch nicht ein Phantom. Es hat gar kein Interesse dran. Das ist aber auch eigentlich, dann machst du auch dann. Jetzt habe ich ja immer gesagt. Was sage ich denn? Es macht nichts. Habe ich irgendwann mal was anderes gesagt? Ich habe immer gesagt, macht nichts. Ja, macht nichts, aber schon gesagt, man gibt dem Phantom Aufmerksamkeit. Nein, ich habe gesagt, das Phantom kann nur dem Phantom Aufmerksamkeit geben. Ich habe nie gesagt, dass das, was Realität ist oder Wirklichkeit, irgendetwas gibt oder nimmt. Es ist immer nur die Wirklichkeit, was nie was gibt und nie was nimmt. Und nur das Unwirkliche gibt oder nimmt, weil nur im Unwirklichen gibt es Haben und Nicht-Haben. Und Geben und Empfangen. Mehr sage ich doch nie. Und dann sage ich immer, es macht nichts. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wenn ich sage, ich mache das und das, die und die Technik, um mich selbst, ich verstehe das Paradoxe, ich sehe die Absurdität, wenn ich darüber spreche, wenn ich was eine Technik mache, um das Phantom loszuwerden. Das Phantom wird sich selbst loswerden. Nein, auch wenn du versuchst, dich zu verwirklichen. Aber das ist dann eben, dann sagst du, okay, du bestätigst damit das Phantom. Aber letztendlich, ob nun die Verwirklichung geschieht oder... Die passiert ständig. Auch im, wo das Phantom sich versucht, sich selbst zu verwirklichen, ist die Verwirklichung der Wirklichkeit. Okay. Da gibt's, das ist nicht verschieden. Also, was dann auch immer passiert oder nicht passieren kann, das passiert dann trotzdem. Aber nicht deshalb. Aber ich kann es auch nicht verhindern. Es passiert was, aber es passiert nichts. Also es kommt nichts dabei und es geht nichts dabei. Also es macht nichts. Das ist halt die Art und Weise, wie ein nächster Schluck Kaffee, wie du dich verwirklichst, aber deshalb wirst du halt, die Wirklichkeit wird dadurch nicht wirklicher oder unwirklicher. Also egal, was das Phantom, wie das die Wirklichkeit sich verwirklicht, es wird dadurch weder noch was immer. Also es träumt sich als Geträumtes, aber deshalb wird es nichts Geträumtes. Und was das Geträumte dann anstellt? Im Traum gibt es dann alle Traumanstalten. Das nennt man Dream Connection. Also Dream verheiratet, im Traum ist er verheiratet, in Wirklichkeit absolut nicht. Also ja, im Traum gibt es einen Anton, der jetzt eine Japanerin denkt, geheiratet zu haben. Und die Japanesin denkt, sie hat einen Russen, der jetzt gut Cello spielt. Weil das Cello sieht ja aus wie so eine Frau eigentlich schon. Und wenn einer damit spielen kann. Nein, das ist alles wunderbar. Im Traum ist das alles möglich und im Traum von Anton, im Traum von irgendwas. Aber das macht Anton nicht zu einem Anton. Also das, was Anton ist, wird nicht, indem es sich als Anton erfährt, zum Anton. Es erfährt sich als Anton, also das, was einen Namen Anton trägt, aber das, was sich als Anton erfährt, ist nicht Anton. Mehr ist nicht. Oder das, was sich als Hamburger erfährt, muss nicht bei McDonald's landen. Auch hinten. Was dahinter ist, ist eigentlich das, dass es halt schon die Aussage von dir gibt, die Bestätigung des Phantoms, wenn es versucht, sich loszuwerden, diese Technik, wenn du das und das machst, dann bestätigst du eigentlich erst, dass die Trennung. Nein, nicht du. Das sogenannte dein Selbst, dein absolutes Selbst, indem es versucht, das absolute Selbst zu wehren, macht es sich selbst relativ. Träumt es sich relativ. Das ist wie das Sein, was dann im Bewusstsein versucht, das Sein, was es ist, durch Bewusstsein zu erreichen. Es hat das Sein nie verloren, es hat es nie verlassen und deshalb wird es durch das Bewusstsein es nie erreichen. Und doch im Bewusstsein versucht es sich, bewusst zu sein, was es ist. Obwohl das Bewusstsein das Sein ist. Das will er? Das Bewusstsein ist das Sein. Nein, das Bewusstsein ist die Verwirklichung des Seins, aber nicht das Sein. Okay. Aber dann ist das Sein das Bewusstsein. Nein, das Sein realisiert sich als Bewusstsein. Aber das Bewusstsein ist nicht das Sein. Okay, aber die Realität und die Realisierung sind ja letztendlich dasselbe. Die sind nicht verschieden und doch ist die Verwirklichung nicht die Wirklichkeit. Okay, das die Natur der Verwirklichung ist die Wirklichkeit, aber nicht die Verwirklichung die Wirklichkeit. Und ich bin die Wirklichkeit und nicht die Verwirklichung. Du bist die Wirklichkeit, die sich als Hamburger verwirklicht. Aber die Wirklichkeit wird deshalb nicht zum Hamburger. Und wenn ich jetzt als Hamburger strampel, dann werde ich nicht weniger Wirklichkeit, als wie ich jetzt bin. Du bist als Hamburger nicht weniger Wirklichkeit als Japanese. Mir geht's jetzt um oder als Zen-Meister. Mir geht es jetzt um das Strampeln. Ja, du bist als Strampler nicht weniger wirklich als Nicht-Strampler. Also man fängt mit der Strampelhose an. Und dann möchte man sich rausstrampeln. Man denkt, wenn man keine Strampelhose hat, ist man erwachsen. Ha, ha, ha, ha. Da ist man rausgewachsen, aber man ist nicht erwachsen. Man hat nur eine größere Strampelhose an. Man strampelt und strampelt und strampelt. Das ist so, du bist im Quicksand, also im Treibsand und möchtest aus dem Treibsand durch Bewegung dich raus. Aber in der Natur bist du der Treibsand und möchtest aus dem Treibsand raus. Und du treibst es und treibst es im Treibsand des Seins und der Sand möchte aus dem Sand. Du möchtest einfach nicht nur ein kleines Korn sein und weil du kein kleines Korn sein willst, bist du ein kleines Korn. Weil ich dabei übersehe, dass ich eigentlich der Sand bin. Du bist wie der Puzzler, der das Puzzle zusammenbauen will und er möchte ständig das ganze Puzzle sehen. Aber wenn du das Puzzle sehen willst, musst du außerhalb des Puzzles sein. Also du stellst dir vor, ein Puzzler zu sein, der puzzelt und ein Puzzle zusammensetzen will. Und damit trennst du dich von dir selbst. Und zufälligerweise jeden Abend fällt der Puzzler in das Puzzle zurück. Das ist der Tieflauf, wo das Puzzle gar kein Puzzle kennt. Weder Puzzler noch Puzzle noch gepuzzeltes. Puzzle. Dann bist du das, was das Puzzle ist. Und jeden Morgen erhebt sich der Puzzler aus dem Puzzle raus und möchte das Puzzle wissen, wie das Puzzle geht. Und es fehlt ihm immer ein Stück. Du denkst, wenn ich das eine Stück mal finde. Ich fehl mir irgendwo. Da fehlt mir doch was. Das ist nie komplett. Du guckst immer von da nach dem und dann möchtest du. Und zufälligerweise dann jeden Abend erschöpft sich der Puzzle. Pop, ist halt das Puzzle. Und jeden Morgen, puff, puzzelt er sich wieder raus da. Aus dem. Mehr ist nicht. Ganz natürlich, jeden Abend fällt der Puzzler in das zurück, was er ist, nämlich in das zu sein, was das Puzzle ist. Das Sein. Der Seiende, jeden Morgen wacht er auf. Beim Aufwachen wird er ein Seiender, der dann auf das Sein guckt und das Sein versucht zu verstehen. Und zusammenzusetzen, komplett zu machen. Und schafft es nicht, weil er fehlt da. Er fehlt sich da. Er findet sich nirgends. Wo bin ich hier? Wundert sich, was ist denn hier? Warum fehlt mir ständig was? Ich fühle mich so nicht komplett. Ich fühle mich so irgendwas fehlt hier. Vielleicht eine Frau. Dann stecke ich mal was in die Frau und dann denke ich, dann machen wir ein Einheitsgefühl und dann sind wir komplett. Und dann schaffe ich vielleicht noch ein anderes Ding da, was da rauskommt und dann habe ich mit einer Familie bin ich dann ganz. Oder dann noch ein Auto dazu oder dann brauche ich noch das Haus für die Familie und dann bin ich ganz. Dann passt mir das Puzzle. Dann stimmt mir. Oder mir fehlt noch der Jaguar oder das Segelschiff oder der Baum zum Pinkeln, mein Stammbaum. Es kommt immer eins zum anderen. Das ist so dann, immer fehlt was. Du, das Gefühl von, es fehlt was, da fehlt doch was. Es sind Fehler drin in dem System. Jetzt habe ich alles komplett. Frau, Auto, Kind, Haus, der ganze Film läuft, es fehlt mir, das ist doch nicht zu glauben. Dann gehst du noch zur Hochschule, dann gehst du meistern, vielleicht bringt mehr der Ding da. Der muss doch wissen, was mir fehlt. Der Guru-Doktor. Er ist zum Psychiater, dann Anstalt, dann Ashram. Du rammst überall rum. Was? Umgekehrt, na gut, auch umgekehrt. Dann sitzt du irgendwo, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram. Ram das ist auch nicht. Ja. Ja, und am Ende landen wir alle bei dir. Das ist nicht das Ende, sag ich dir. Das ist nicht das Ende. Da träumst du von, dass das Ende ist. Nein, dieses Fehlen wird immer da sein, das wird nie aufhören. Es fehlt immer was. Jede Erfahrung ist schon fehlerhaft. Jede Erfahrung, egal wie sie ist, ist fehlerhaft. Auch die Einheitserfahrung, da fehlt dir was. Das ist kurz mal okay, aber dann fehlt dir wieder was. Fehlt immer was. Ist immer ein Fehler drin. Der Fehler bist du. Es fehlt immer was zum Glück. Oder ich würde sagen, ist einer zu viel fürs Glück. Du bist dir immer zu viel. Eigentlich könnten, und dann möchtest du dich übergeben, weil du dir immer zu viel bist. Die Hingabe. Dann der Übergebende bleibt übrig und hat er alles übergeben, aber es fehlt ihm immer noch was. Dann fehlt ihm am meisten, er hat nichts mehr, was er übergeben könnte. Was macht er dann? Schafft er sich wieder was an. Was? Kennt man, ne? Wie oft haben wir das schon alle praktiziert? Sind ja alle Meister der Übergabe. Mann, habe ich mich wieder heute übergeben. Nee, ich sitze hier und sage, gib keinen Kommen. Du musst sein können, was du bist, in der An- und Abwesenheit dieser ganzen Fehlerhaftigkeit. Ich stimme total überein, dass überhaupt deine Realisation ist, also dass da eine Erfahrung ist, ist schon, wie konnte Gott sich den Scheiß, wie kann das absolute Selbst sich in Relativität, also in relativen Erfahrungen von Getrenntheit erfahren und wer braucht das? Aber ist nun mal so. Braucht keiner und trotzdem ist es da. Bescheuert. Aber es ist nun mal da. Und du bist nun mal das, was sich verwirklicht. Fertig. Das wird nicht aufhören. Genauso wenig wie du angefangen hast, hat die Verwirklichung angefangen oder wird jemals aufhören. noch keiner da gewesen, der entkommen ist. Und dann können wir doch jede Nacht beruhigt einschlafen. Du? Dann das, was wir nicht sein können. Jede Nacht sind wir... Schlaf du mal beruhigt ein. Und ich hoffe und ich wünsche mir, du wachst nicht mehr auf. Ja, das ist mein Wunsch. Dass beim Einschlafen keiner einschläft und beim Wachwerden keiner wach wird. Das meine ich ganz ehrlich. Ja, was sagst du jetzt? Du kannst auch unberuhigt einschlafen, das macht mir auch nichts. Vielleicht bin ich wieder aufpassen. Aber die Aussage ist doch richtig. Nee. Wenn es immer noch einen Platon zu viel, der denkt, er wäre beruhigt jetzt. Ja, aber der jetzt denkt, er müsste einschlafen. Als wenn dich einer einschlafen bräuchte, damit das Sein sein kann. Was denkst du denn, wer du bist? Dann wüsste ich auch gern. Ja. Sobald du das weißt, gibt's dich nicht mehr. Das hatte ich eh nie gegeben. Kümmert eh keinen. Keiner wird dich vermissen, Platon. Besonders du nicht. Genau wie im Tieftiefler. Vermisst dich auch keiner. Du bist eigentlich im Moment bist total überflüssig. Und das meine ich auch so. Und trotzdem bist du da. So viel Akzeptanz hat das Sein mit dir, dass es sogar ein Platon erlaubt. Da muss man schon Hut ab, wa? Da bewundere ich das Sein Moment für Moment. Dass es Platon und auch diesen Affen hier erlaubt, dass der diese Worte hier raus, diese Akzeptanz ist unendlich. Boah, was für eine Totalität von Arroganz. Die Akzeptanz, die sich in Arroganz zeigt. Oder als arrogant. Platon, jetzt beruhig dich mal und schlaf ein. Es ist eigentlich kein Wachwerden, es ist ein Einschlafen. Eigentlich müsste man die sogenannten, oh, da ist wieder ein Eingeschlafener. Ist nicht ein Erwachter, ist ein Eingeschlafener. Demnächst gehst du dann zum Osho und denkst, Osho, der Eingeschlafene. Ja, ist eigentlich, wenn überhaupt, könnte man das variieren. Gestern war er noch ein Erwachter, heute ist schon ein Eingeschlafener. Der ist nicht wieder wach geworden. Weil er ist beim Wachwerden nicht mehr wach geworden. Weil er vorher schon eingeschlafen war. Aber wer hat das gemerkt? Was? Wer hat das bemerkt? Ja, das meine ich ja. Beides ist bescheuert. Ob du ihn jetzt Erwachter nennst oder Eingeschlafener, beides ist einer zu viel. Wenn beides schon scheiße ist, wenn man jetzt schläft oder wach ist, beides ist irrelevant. Und ob du jetzt da einen Erwachter gibt oder nicht, das macht einem selbst zum Nachtwächter. Wenn man an Erwachte glaubt, wenn man daran glaubt, dass man selbst erwachen muss. Boah. So. Wachmannschaft. Die wacht am Rhein. Der Rheinfall. Christa, bist du auch ein Wachmann? Wachfrau. Wachfrau. Du wachst auf die Frau, nee, du wartest auf den Mann, aber wachst drüber. Gut. Haben wir noch ein. Nichts aus Russland. Hat eine Frau eine Frage? Ja, deine. Meine Frau. Ja. Hat die dich nicht gefragt, wo bist du denn dahin? Sie sagte, wenn du hingehst, Was? Ach, du sprichst keine Japanisch. Kamasutra? Nee, das ist ja Kamasutra, das hört sich gut an. Das Sutra des Schlafzimmers. Muschi Muschi sagt. Was? Muschi Muschi. Muschi Muschi? Muschi Muschi am Ohr? Ja. Sagt man das? Ja. Moschee Moschee? Muschmoschee. Muschmoschee. Muschmoschee. Muss ich wieder zur Moschee? Ja. Was? Muschmoschee. Muschmoschee. Das ist natürlich nicht. Mahawashi. Mahawashi ist ein Tritt. Geri. Yogi Geri, Mahawashi Geri. Kumite. Er hat Kumite im Rand. Weißt du, was Kumite ist? Ja, Kumite. Kampf. Jo. Das kommt noch. Ja. Was? Ihr macht Sushi? Macht ihr seid beide Samurai, ja? Okay. Harakiri. Gegenseitig. Okay. Montag, Montag, Montag. Was? Aber ich glaube, es hat, wenn sich das die Wirklichkeit verwirklicht, ich wollte dann fragen, ob es dann nicht irgendwie so eine Art Wurmloch, so eine Brücke dann zwischen dem Irrtum, der sich darin erkennen zu können und sich selbst oder der Wirklichkeit, aber okay, ich vergesse es. Brücke würde zwei bedeuten, das ist die einzige Antwort. Also, Mafa-e. Ich glaube, dieser Gedanke hat das ja mal irgendwas gesagt, das war die einzige, das war die Liebe, das war die einzige Verbindung oder irgendwie so. Oder hat er nichts gesagt. Hat er nicht gesagt. Ne? Nee. Okay. Er hat bestimmt nichts von irgendeiner Verbindung gesagt. Das ganze Ich bin das oder dieses I am that ist sowieso, wenn ich in Bombay mit den Leuten spreche, die Maru, also die so viel Sprache sprechen, die das, die Tapes angehört haben, das ist alles nicht, was im Buch steht. Obwohl das Buch, jeder ist das Beste, was immer da ist, bestverkaufte, spirituelle, was immer. Falsch übersetzt. Es ist alles, das meiste ist falsch übersetzt. Diese Ernsthaftigkeit, der hat er nie gesagt. Nee. Ernsthaftigkeit, das im Maruti ist, ähnliche Worte sind so ungefähr, wenn die Totalität es erlaubt, wird es passieren. Das ist dann so ein ähnliches Wort wie Ernsthaftigkeit oder die Erlaubnis. Und wenn das nicht der Fall ist, wird gar nichts passieren. Und es bedarf wirklich keiner Ernsthaftigkeit irgendeines Suches. Weil du kannst ernsthaft sein bis zum Ende deiner Tage und nichts wird passieren. Das hat er. Und da gibt es so viele Beispiele da. Auf was? Das etwas tun. Ja, aber auch das hat er gesagt, das ist im Dings nicht drin. Das steht, also hat er nie gesagt, als Übung. Er hat es als Hinweis benutzt, aber nicht als Übung. Der das übersetzt hat, der Dig, also es gibt immer diese, das ist Translator. Translator. Und es ist immer das, sein Verständnis, was ein Übersetzer mitgibt. Es gab bei ihm auch immer so 5, 6, es ist immer jeden Tag ein anderer Übersetzer. Da sind die Leute manchmal nur zu einem gekommen, wenn der übersetzt hat, weil sie wussten, beim anderen, der hat immer nur Scheiße erzählt. Das merken, haben sie dann gemerkt nach einer Zeit und haben sie immer nur ihre Favoritenübersetzer gehabt. Nee, trau keinen Büchern, vergess es. Es gibt schon keine lebendigen Meister, geschweige denn Tote. Und tote Worte werden bestimmt nicht irgendwas in dir. Aber beschreiben keine Vorschrift oder wie? Nein, es sind Hinweise, die aber in dem Moment lebendige Worte sind, Hinweise, aber nicht irgendwelche Phrasen, die irgendeiner dann in ein Buch fasst und dann. Das ist der Prostata. Wenn du musst, musst du. Das ist alles. Versuch mal zu müssen, bevor du musst. Wie ist es wirklich, das? Ich meine, es hat ja unser, der, den wir heute feiern hier, Ostern, das hat Jesus als im Thomas-Evangelium schon die lebendigen Worte, wenn überhaupt. Und das hat Ramana, diese gute Gesellschaft der lebendigen Worte, die keine Richtung haben, die von keinem gesprochen werden und von keinem gehört. Das sind eigentlich diese lebendigen Worte, die keinen Auftrag geben, die nicht sagen, du musst das oder das oder du solltest das oder die nichts von dir wollen, die so auf das sprechen, was schon in sich komplett ist und nicht dich erst komplett machen wollen. Was? Von Platon. Von Platon? Was hat jetzt Platon damit zu tun? Hat er gerade Krach gemacht? Ja, das sind auch lebendige. Die haben nichts zu bedeuten, da geht einfach was raus. Absichtsloses Pinkeln oder was? Also keine Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit, ne? Stichwort eben. Ne? Ja. Dann ist also im Sein keine Ernsthaftigkeit vorgesehen. Welches Sein muss ernsthaft sein, um Sein zu sein? Ernsthaft. Haft ist immer, du haftest an etwas. Traumhaft, ernsthaft, wahrhaft, alles das sind Haftungen oder Kokidenz. Du haftest, du musst es dir gar nicht erst holen, du haftest einfach ein. Sobald du ein Wort aussprichst, ist schon eine Haftung. Ist das schon ein Yachtschein? Das ist der Yachtschein, Paragraph 51. Du haftest. Nicht mehr für das, was du sagst. Du bist ein Freigänger oder sowas. Wie heißt der? Vogelfrei. Zwitscherst ohne Sinn und Verstand. Das sind lebendige Worte. Und ich zeige euch, das ist hier die Übung. Ich zwitschere und ihr was? Was? Wir fliegen. Ihr fliegt? Jetzt möchte sie levitieren auch noch hier. Fliegen lernen. TM. Die Hüpfer. Ja, Betthüpfer. Und wir erfahren uns selbst, oder? Nee, und ihr denkt, ich sag was. Na, ich zwitschere und du denkst, ich hab wirklich was zu sagen. Ich lass den Vogel einfach zwitschern. Wenn man das, was morgens wach wird, ist nicht das, was du bist, sondern den Vogel, den du hast. Doch, das, was wach wird, ist schon Vogel. Doch. Und was will der dann den ganzen Tag? Penetriert andauernd rum. in totaler Fiktion behaftet. Nee, das mag ich bei Lisa Geil. Das ist wirklich die Kontradiktion. Einen Satz sagen und dann im nächsten Satz genau das Gegenteil. Nichts stehen lassen. Und das kommt in Büchern, kannst du das kaum machen. Also ist ein bisschen drin, so als Stimmung. Aber ein, der das schreibt, der versucht das dann wirklich, dass es einer versteht und dass dann wirklich was bei rauskommt. Der hat ja eine Absicht. Und von daher wird es schon immer... Kannst du nichts machen. Ja. Das heißt nicht, dass man deshalb aufhören sollte zu lesen. Bunte kann man immer noch lesen. Na gut. Wenn ich jetzt einen Witz machen würde, würde ich sagen, nee, die Körper besonders nicht. Ich meine, das war so ein kleiner Hinweis. Nur die Körper sind keine Illusion. Ich hoffe, das verdeutlicht das jetzt. Weil es ist natürlich schwer, wenn man ständig der gleiche C aufwacht mit einem. Das ist schon hart. Wenn man immer mit dem gleichen Körper aufwacht. Das versucht er ja jetzt auch gerade wieder. Widerspruch. Widerspruch. Du hast noch Freundinnen nebenbei? Du bist verheiratet, Junge. Und Japanerinnen sind eifersüchtig. Pass auf, dass du deinen Schniedelputz behältst. Ich hab schon Fehler. Muschi, Muschi, Sushi, Sushi. Da wird das Ding zum Guillotine. Was? Ich habe es immer wieder falsch verstanden. Daran bin ich gewöhnt. Huschi, huschi. Der Virus hat sich durchgesetzt, oder? Ja, aber auch das, was sagt, alles ist Illusion, macht ja nichts draus. Also nur eine Illusion würde etwas anderes als Illusion bezeichnen. Die Wirklichkeit würde nie zu irgendetwas Illusion sein. Also das, was irgendetwas bezeichnet, als wahr oder nicht wahr, oder als Traum oder nicht Traum, als Illusion oder nicht, ist schon in sich Illusion. Und jeder, der von sich behauptet, der wüsste, was keine Illusion ist und was Illusion ist, auch das ist eine Illusion. Also es ist immer alles zu spät. Also kann man wieder rumquatschen, wie man will. Macht nichts. Wenn eh alles scheiße ist, was man erzählen kann, macht's doch nichts mehr. Ja, das ist eigentlich die Übung, die wir hier, die ich euch, wenn ich, das ist so eine Lebensübung, die man ununterbrochen vollzieht. Also eine Meditation, die nie aufhört. Sobald man wach wird, unterhält man sich mit sich selbst über was? Über relatives irgendetwas. Und ich nenne das Mist. Ja. Da muss was dran sein. Wenn man niest, das ist Zustimmung immer so. Energetischer Ausbruch. Der Nase, darum nennt man das ja auch Nose, das weiß. Mein Los. Gut. Was für mich unbegreiflich ist, die eine Ideologie. Was ist nicht für dich unbegreiflich? Was? Gute Frage, ja. Frauen? Platon, gib nicht so an. Was für mich unbegreiflich ist, wie eine Illusion überhaupt auf die Idee kommen kann, dass das nicht die Wirklichkeit ist, sondern dass es nur die Verwirklichung. Wer sagt das jetzt? Was ist das? Eine Illusion. Eine Illusion beschwert sich jetzt oder möchte. Was machst du da jetzt? Ja, weil eine Illusion kann jetzt nicht begreifen, dass eine Illusion was macht oder nicht macht. Dass Illusion nur eine Illusion ist. Ja, und was ist jetzt daran so besonders? Wie ist denn das möglich? Wie ist das möglich, dass du so arrogant bist, dass du denkst, eine Illusion will was begreifen, aber du nicht? Oder willst du jetzt was begreifen und bist jetzt genauso dumm wie die Illusion? Was ist jetzt? Wie kannst du jetzt überhaupt darüber, was? Ja, wie kannst du jetzt über was? Wie kann denn die Verwirklichung überhaupt über Wirklichkeit reden, wenn sie die Wirklichkeit denn sowieso nicht kennt? Ja, muss ja auch nicht. Aufgrund welcher Konzepte? Weil du da bist. Weil es Platon gibt. Alles nur für dich. Nur weil Platon ist, gibt es Wirklichkeit. Da, wo kein Platon ist, gibt es weder Platon noch Wirklichkeit. Was ausgeklickt hier. Ja, hoffe ich. Du bist ein Klicker. Da kommt Platon nicht mit. Ja, genau. Und da, wo Platon nicht mitkommt, da fängt das an, was Platon ist. Wie kann man auf die Idee kommen, dass du! Ja, das schaltet jetzt wieder rein. Ja, das hoffe ich. Du bist der Klabautermann. Da ist ein Schiff, was wundert sich, dass es klabautert. Und Platon möchte jetzt der Captain sein und warum ist das Schiff jetzt am Klabautern? Mann, Platon. 13 Jahre Platon. Ich kriege jetzt diese Goldmedaille Platon. Die Platon, Platin, die Platin-Medaille. Bewundert mich mal. Ich mich auch. Ich glaube, er war am ersten Abend da, oder? Oder nicht? Nee, erster Abend nicht. Wer war am ersten Abend da? Irgendeiner da, der am ersten Abend da war? Johannes. Ja? Ach ja, Johannes war da. Der kannte mich ja schon aus Tiro. Der ist ja nach Berlin gezogen. Der war als erster da. Da waren wir 7, 8. Und noch ein paar. Und dann noch jemand. Roman und. Ja, Roman. Und noch irgendwas. Knapp 10 Leute. Und im zweiten Tag war keiner da. Genau. Und mir glaubt das manchmal nicht. Und dann habe ich gesagt, Gott sei Dank, wenn morgen keiner kommt, muss es Gott sei Dank nicht machen. Ich dachte, ich hätte mich noch rauslügen können. Ich habe wirklich gesagt, wenn morgen keiner kommt, mache ich keinen weiteren Event. Und scheiße, nächsten Tag 12 oder 13. Irgendwas. Scheiße. Das war bestimmt 13. Hm? Das waren 13. Das ja, nicht mehr 12. Weil 12 hätten sie mich ja gekreuzigt. Und einmal war ich ganz alleine da. Das war mir so peinlich, ja. Was? Dass du wegen da, mir kann, da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Ich nicht auch. Nee. Jetzt träumt er wieder. Platon, das glaube ich dir nicht. Doch, da habe ich dich auch noch gefragt, bin ich es wert, dass du 2 Stunden mit mir hier sitzt? Natürlich nicht. Das ist eine Warnung. als sehen wir, wäre den Anfängen. Aber alles so spät. Gut. Es gibt doch diesen griechischen Philosophen Plotin. Der Bruder von Platin. Plotin. Was hat der denn gesagt? Ich meine, der hat gleich dasselbe gesagt wie du. Ja, wer war das nicht? Agnostiker, alles, das ist alles Advaita. Das sind ja verschiedene Namen für irgendwas. Das ist ja nichts Neues, meine Güte. Meint sich, ich rede hier irgendwas Neues, dann hätte ich ja echt einen Vogel. Haben schon die alten Griechen gesagt? Was? Nee, das nicht. Das haben die alten Griechen nicht gesagt. Das die alten Griechen gesagt haben. Ja, das haben sie zum Beispiel nicht gesagt. Also, haben sie es also nicht gesagt? Oder haben sogar die alten Griechen nichts gesagt? Ich dachte, du kennst ihn. Warum soll ich denn gerade den kennen? Ich habe bei dem geklaut. Oder was? Ja, weil das wäre, wenn ich ihn kennen würde, hätte ich ihn auch gelesen und dann hättest du sagen können, siehst du, von dem hast du das. Ich kenne euch Schlitzohren. Ich kenne euch Schlitzohren. Sie sagt immer, Osho hat das auch gesagt. Die wissen langsam, wo sie mich mit ärgern können. Und dann tue ich natürlich auch, dass es mich ärgert und dann haue ich mich als Vater durch. Ja, irgendwann muss man ja den Übervater einen auf den Rübe geben. So, was hat denn der gesagt? Das will ich aber wissen. Naja, ich habe es nicht gelesen. Was? Sekundärliteratur, aber schon auch so ähnlich. Sekundärliteratur. Das, was so als Zweiter auch bezeichnet wird, hat er auch damals gesagt. Hat der damals schon gesagt? Ja. Wer? Plotin, der hat gesagt, dass man das auch als Advaita nennen kann. Nein. Jetzt komme ich aber durcheinander hier. Der sekundär Schriftsteller, der sekundär was gesagt hat, hat dann gesagt, auch der sekundäre Plotin hat auch damals schon hingewiesen auf das, was heutzutage auch schon was sagt. Also wenn es so alt ist, dann muss ja was dran sein. Oder was? Meistens sagt man, das haben die alten Griechen schon gesagt, dann muss ja auch was dran sein. Oder Kant hat das auch gesagt, der hat das auch erkannt. Oder Schopenhauer. Oder mein Onkel. Meistens benimmt man irgendwelche Namen, die auch andere kennen, aber damit man so einen Nachdruck kriegt. So. Da muss ja was dran sein, wenn der das gesagt hat. Bei Plotin steht was? Man alleine da. Ja, bei Plotin hast du keine guten Karten. Die kennt das kein Mensch. Das kann ein Stichwort sein, wo du mal wieder anfängst. Was mach ich doch gerade. Mach ich doch gerade. Du gibst auf? Bin ich wieder Postamt. So schnell wird man zum Postamt. Ich gebe auf. Das heißt ja, wer nichts wird und wer nichts kann, ne? Nein, wer nichts wird, wird Wirt. Und wer gar nichts wird, wird? Nein, wer gar nichts wird, wird Gastwirt. Und wenn kein Kunde hat, dann trinkt er selber. Die Griechen wieder. Das sind die Griechen. Platon und er da. Das sind die alten Gene. Wenn die früher auch schon so waren. Das nehme ich an. Dann würde ich da nicht so viel drauf geben. So wie die Demokratie, die sie scheinbar erfunden haben. wo nur Griechenmenschen waren. Das ist ihre Philosophie. Und wenn es der in der Art auch das weiter da war, oh, dann sollte man es. Gut. Darum nennt man es ja auch Priesterkaste. Alle in die Kiste. Man hat Kasten Bier und Kasten Priester. Da muss sogar. Christa kann sie nicht mehr schlucken. Gemein, ne? Und der Papst ist der die Oberkaste. Kastriert. Eins folgt immer den anderen. Es ist doch verrückt, ne? Sobald du in der Kaste bist, bist du kastriert. Passt ja auch. Du schneidest dich von etwas anderem ab. Kastraten, überall. Hier, da geht eine Schweizer Kastratin. Wenn man denkt, man ist Deutscher, ist man schon kastriert. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Sobald du denkst, du bist Mensch, bist du kastriert. Du bist sofort impotent. Alles Kastratos. Und dann hast du eine hohe Stimme. Darum haben wir das Osterfest, damit wir uns an unsere Eier erinnern. Das trifft für beide Geschlechtsteile zu. Ganz neue Zusammenhänge. Ja, man kann doch aus jedem Fest was machen, ne? Der Angsthase wird an seine Eier erinnert. In der Grube saß und schlief. War ein Grubenunglück. Einer nach dem anderen hier. In dieser Gesellschaft läuft was ab. Hier wird Überdruck losgelassen. Gut, noch Fragen zum oder irgendeinen anderen Ägypter vielleicht oder so. Selten gibt es Ägypter, die mir vorgehalten werden. Gibt es da einen Schweizer eigentlich, den man mal vorhalten kann? Oder ein Schweizer Philosoph oder irgendeiner, der auch so weit weitermäßig war? Ist der Schweizer oder Italiener? Schweizer. Ist der Schweizer? Ja. Der Malteser. Ich dachte, der Malteserorden kommt von dem. Ja, was heißt das? Das meine ich ja. Italienischer Name und italienischen Schweizer. Also Italiener. Schweizer. Immer wenn ich in der französischen Schweiz war, die haben sich mehr zu den Franzosen hingefühlt als zu den Schweizern. Da war die Grenze in Sahnen da oder in Gestad. Wenn ihr darüber, das war wirklich zwei Länder. Es gibt doch die Schweiz gar nicht. Da gibt es Deutschland, da gibt es Frankreich und da gibt es Italien. Das nennt man dann Schweiz. Das ist das Loch drumherum. Ne? Das Einzige, was haben, ist Tell. Wilhelm hält alles zusammen. Wenn ohne Wilhelm gäbe es doch gar keine Schweiz, ne? Oder? Doch. Wie und doch? Da fing es doch erst an, oder nicht? Früher. Wie früher? 1291. Was, gab, war, was, was war da? Brüchisch-Molisch. Wer hat denn da geschworen? Die drei Kantone, die drei Urkantone. Also die französische, die deutsche und die die, die mit Frankreich nicht zufrieden waren, die, die mit Deutschland nicht und die, die mit Italien zufrieden waren. Wer war später? Die französische Schweiz. Die kam später dazu? Ja. Wer war denn als Anfang? Nur Basel? Nein, ohne Schweiz Unterwalden. Unterwalden. Uri Schwyz. Uri! Ach ja, Uri ist das mit ein Kanton in der Schweiz mit drei Buchstaben. Ja, genau. Ja. Das ist die Schweiz. Uri. Uri. Ist man schon klein, kriegt man noch einen drauf. Ja? Das ist schlimmer, wenn man klein ist, hat keine Angst vor einem. Das war ich ja auch mal. Waren wir ja alle mal. Wir waren ja alle mal ein bisschen Schweiz. Aber irgendwann muss man ja mal. Das ist echt verrückt, wenn man so eine Nationalität hat, was für ein Scheiß einen da gleich alles mit. Boah. Ne, Russland? Putin. Matrioschka. Ja. Babuschka. Nos. Nos. Spasiba. Wodka. Wodka. Kaviar. Kaviar, ja. Rasputin. Und hier ist Karl Laschnikow. Okay. Nichts von der Schweiz heute. Außer Uri. Außer Uri. Es war genug heute. Naja. Von der Schweiz. Von der Schweiz. Na jetzt mal von dir was. Ohne Schweiz. Und die andere Schweiz ist auch ruhig. Ja, ich versuche nicht zu reagieren. Das ist genug Arbeit. Ich versuche mich nicht angesprochen zu fühlen. Genau, ich versuche viel zu spielen. Da kocht dann aber was. Das nennt man Pressure Cooker. Irgendwann explodiert das Ding dann. Nee? Na, dann muss ich noch ein bisschen weitermachen. Ganz deutlich. Ich bin nur halb Schweiz. Ich bin nur halb Schweiz. Ich kann mich. Du kannst dich an die andere Hälfte verziehen. Genau. Was ist die andere Hälfte? Nein, die sag ich nicht. Hier bleiben die Leute. Warum nicht? Hä? Wenn ich dann über das, dann gehst du zurück in die Schweiz. Ach ja, genau. Ja, und was ist die andere Seite? Tschechien. Tschechien? Ja. Jo, macht doch nichts. Macht ja auch nichts. Ja. Ist ja auch nicht so groß. Hä? Ist ja auch nicht so groß. Ja. Passt schon dann. Tschechien. Bier. Ja. Jo. Da ist der Pilz. Da ist viel Platz. Siehst du schon fertig? Nichts weniger. Da ist es besser zu landen. Ja, dazwischen. Bleib doch irgendwo dazwischen. Genau. Weder da noch da. Und dann hast du deinen Mut zur Lücke. Aber werd nicht gleich Österreicherin oder so. Ich glaube, das ist noch schlimmer dann. Gut, Nationalitäten. Wo ist der Stolz? Stolziert man dahin, ne? Durch sein. Gut, Fragen noch zum wirklich, wirklich, unwirklich. Wirklich, wirklich, wirklich, unwirklich. Jetzt gebe ich schon Stichwörter hier. Ich bin ein, werde zu einer Soufflöse hier. Das Sein braucht eine Soufflöse. Was denkst du, was die fünf Dinge sind, die Sterbende am meisten bereuten? Wir haben heute Morgen vor der Buchhandlung gestanden und da gibt es ein Buch, die fünf Dinge, die die Gestorbenen am meisten bereuen. Sterbende Sterbende. Ja, aber es ist das Gleiche. Für mich als Gestorbene ist es noch besser. Es ist echt ein Buch, da steht dann, was sind die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen? Dass sie nicht gelebt haben, oder was? Ja, wahrscheinlich. Dass sie nicht alle fünf gerade gelassen haben, oder was? Was für Bücher ist das? Und in Gewahrsein abnehmen. Es gibt so viel lustig Dinger da, überhaupt in diesen ESO-Buchhandlungen, du kannst ums aus dem Ding nicht mehr raus. Eieiei. In der Pariser Straße. Wenn ihr mal Lust habt, Pariser Straße, Ecke, Fasane. Da sind die Fasane. Tja, was würdet ihr bereuen, wenn ihr jetzt sterbt? Hier gewesen zu sein? Scheiße. Ich dachte, ich wäre eins von den fünf Dingen. Ich frage die Französin, wie man das ausspricht. Nein, ich bereue nichts. Ja. Was brennt? Ja. Voulez-vous? Voulez-vous? Wir sind so vulgär. Voulez-vous? Couché. Wer kuscht von mir? Dachte ich auch noch. Je t'aime, mon amour. Wow. Sagst du das in Japan auch? Nein. Nee? Sagt man in Japan dazu? Ja, aber ganz selten. Ja? Sagt man da? Ja. Ja? Was? Ja, und dann fahren. Ob man Voulez-vous weg? In Japan sagt? Ja? Oder je t'aime, mon amour? Ja? Wie sagt man das denn da? Eichstero. Eichstero? Eichstero. Eichstero. Einspruch. Einspruch? Was? Eichstero. Eichstere? Ach, ist wie Ostern dann? Nein, Ei. Auf Japanisch ist also Liebe, ja, diese Aikido. Ja, wie Ostern. Wie Ostern. Ei, ja. Ei. Ei, ei, ei. Ja, das ist wohl schon näher, ganz schön nah, die. Ei, ei, ei. Okay, so, noch Fragen zum Osterhasen. Hasi Osterhase. Was? Osterwald. Hasi Osterwald. Und sein Sextett oder was war das? Ja. Sextett. Sextett. Teddy. Sextett, ne? Mhm. Fragen Sie nicht den Kommissar. Ja, ey, wenn ihr keine Fragen habt, ich mache hier heitere 50er. Solange ich noch kann. Dauert nicht mehr lange. Bin ich ein frischer 60er, aber kein heiterer 50er mehr. Was? 70 Jungfrauen? Wo? Dann gehst du auf die 70 zu. Das bedeutet das. Du wirst nicht mehr 70 sein. Als Selbstmordattentäter. Ja, nichts mehr vom Nisargata. Normal bist du immer gut dafür. Ja. Aber jetzt seit diesem Jahr nichts mehr. Es hört alles mal auf. Ne? Auch dein Maharasch. Das ist jetzt eine Raschauer nur noch. Du musst nach Russland, da hast du echt eine Maharaschauer. Danke. Die größte überhaupt. Kannst du dich als Mahatma fühlen? Mahatma. Mahatma nicht. Gut. Aus dem Sofa. Nix im Sofa. Außer Platon. Inspiriert ihr euch? Er in euch nicht. Jetzt kommt die Frage, wie kann ein Eichhörnchen Nüsse knacken? Wenn es gar kein Eichhörnchen gibt. Das war Platons Frage vorhin. Wisst ihr, ich komme immer wieder zurück zum... Kann eine Terrine die Suppe auslöffeln, die sie nicht eingebrockt hat? Urahn. Es hat eine Schüssel was verstanden. Vorher war sie schüsselig, jetzt ist sie ganz Schüssel. Gut, jetzt aber ernsthaft. Wenn ich das sage, dann lachen sie mal alle. Klappt irgendwas nicht hier. Mir glaubt man nichts mehr. Jetzt aber Butter bei Fische? Nee. Fishermans. Alle Christen sind Fishermans Friend. Eigentlich war er ja Tischler, habe ich gehört. Er hat ja sein eigenes Kreuz gebastelt. Schon als Kind hat er Kreuze gemacht. So geübt. Kinderkreuz und die Kleid. Warte mal, bis du jetzt groß bist. Die Kreuze wachsen mit dir. Die Aufgabe wächst. Kann ich euch denn nicht provozieren? Doch nicht so. Na gut. Das wäre ein hübsches Kommentar. Aber auf den Philippinen, habe ich gelesen, haben sich 14 Männer ans Kreuz nageln lassen. Das gibt es überall. Auch in Südamerika gibt es das. Richtig genau, ja, richtig genau. Die wollen das richtig erleben, wie es ist. Die Kirche hat das verboten. Er ist gestorben, aber sie wollen es erleben. Ja. Aus erster Hand. Ja. Nicht zweiter Hand, erster Hand. Das nehmen wir Ihnen nicht ab, oder? Ja, die Philippinen sind echt hart drauf. War da Philipp im Busche? Welcher Philipp war das wieder? Zappel-Philipp. Der musste mal festbinden. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Fingernägel waren zu lang. Den was? Ja, ja, aber da hat er gerade schon geredet. Meine Suppe esse ich nicht. Man vermischt öfter mal solche. Man weiß gar nicht mehr, wer strubbelt und wer zittert und wer Philipp. Aber wir haben schon Märchenfeste. Märchenfest. Aber das hat man so drin, ne? Gut. Liebe Prinzen, liebe Prinzessinnen. Wo ist eure Erbse? Wo ist unser König? Steht sie auf die Rolle? Auf die Matratze. Zusammen. Könnt ihr Erbsen zählen. Ja, nichts mehr? Gehe ich nach Hause. Kennt ihr oder nicht? Wenn ich wüsste, wo ich mein Zuhause hätte, würde ich hingehen. Hast du mal was? Nee, war. Lustig genug, ne? Oder auch nicht. Sergej. Das ist schon ein Name, man ist ja schon im Sarg drin. Sergej. Da ist ein Sarg, der geht. Wie macht der das? Wie können Tote laufen? Das würde Platon jetzt fragen. Stehen die auf dem Laufband? Wie auf dem Flughafen, ne? Die stehen da rum und laufen an dir vorbei. Wenn du nicht runterguckst, wie es geht. Wie geht's denn? Christa. Nix mehr? Oder doch noch. Jetzt bin ich der Fisherman hier. Fragen fischen. Ich habe eben noch das Gefühl, du hast was, was ich nicht habe und ich weiß nicht, wie du. Nein, letztes Mal vor ein paar Jahren hat hier mal in Berlin eine gefragt, ich möchte auch das nicht haben, was du nicht hast. Okay, ja, so ist man, genau. Das war. Da muss man schon lachen. Kannst du das noch wegnehmen? Was? Wie kannst du das wegnehmen? Wofür? Was ist lästig? So. Ich kann nur zeigen, dass es nicht gehen muss, um zu sein. Dass du bist. Dass es nichts gehen muss. Macht es dich weniger, wenn es da ist? Oder? Also, was soll's? Es kommt immer wieder die Frage. Ja, immer von hinten. Das Warum wird nie aufhören. Und die Antwort ist immer nur, warum nicht? Mehr ist nicht. So ein schizophrenes Ding. Warum? Warum nicht? Warum? Warum nicht? Das im Zwingerclub der beiden, der Frage und der Antwort. Dum, dum, dum, dum. Nee, du hast keine Chance, dass du das jemals loswirst. Ja, du wirst nicht immer Schweizerin sein. Da kann ich dich beruhigen. Aber immer wieder. Du klingelst immer abwechselnd. Nee, ich weiß, es ist der Wünschende wünscht sich immer, dass der Wünschende verschwindet. Das ist seine Natur. Aber das ist doch nur bei Menschen so, oder? Nee, das ist überall. Das ganze Bewusstsein wünscht sich weg. Ja, ist das nicht etwas in Frage, die sich nur der Mensch stellt? Nee. Sonst kein Lebewesen. Oder keine Verwirklichung. Wie du es auch immer nennen willst, Verwirklichung des Seins oder wie auch immer. Aber das, was ja hier passiert, das ist ja, sagen wir mal, der Irrsinn und Unsinn des Menschen. Das machen die Affen aber auch. Ja. Das glaube ich nicht. Bei den einen Affenart, wenn einer sich gestresst fühlt, hüpft er sofort auf die Frau auf. Oder ja, auf die gerade in der Nähe. Diese Dualität. Aber da ist doch ein Druck da, da will er sich entspannen. Da ist irgendetwas, was ein Wunsch nach Frieden da und dann ist so ein Unfrieden, so ein Ding da und dann hüpft er auf die nächste Frau und macht sich wieder friedlich. Und das ist genauso hier. Aber dieses Leiden, das ist fast. Es ist in der Natur nichts anderes. Da baut sich etwas Unzufriedenes, Stresshaftes, Unfriedliches auf. Was, und dann braucht es Entspannung. Es gibt unendlich viele Ausdrücke des Lebens. Das mag vielleicht beim Affen so sein. Aber gerade beim Menschen, dass er so drunter leidet. Du könntest sagen, das Dümmste ist, der Mensch ist das Dümmste, wie das Sein sich verwirklicht. Und jetzt ist meine nächste Frage, ob man sich nicht etwas vorstellen kann. Es sind jetzt zwar wieder alle Vorstellungen, aber das vielleicht etwas intelligenter ist. So wie wenn ich auf den Regenwurm runtergucke, ja, der kann sich sozusagen meine Welt auch nicht vorstellen. So denke ich mir manchmal, dass es vielleicht... Ja, es gibt bestimmt höhere Dimensionen. Ja, ja. Uns runterguckt und denkt, sag mal, was machen die denn da hier? Das glaube ich bestimmt. Da ist immer irgendwas über mir. Es lacht sich immer über mich tot und denkt sich, was macht der Idiot da? Diese höhere Intelligenz, wenn ich die erwische, die bringe ich um. Es gibt immer also Levels in dem ganzen Ding oder Dimensionen. Die sind alle anders, aber die werden nicht deshalb besser sein. Die sind anders. Ich rede jetzt nicht vom Besten. Ja, aber das meine ich. Sie sind anders. Kann immer anders sein. Es gibt jede Art von Intelligenz, die niedrige, eine hohe, was immer, aber schon die Intelligenz ist Nichtwissen. Also im Nichtwissen gibt es verschiedene Arten von Nichtwissen. Das Wissen kennt keine Verschiedenheit. Nur im Nichtwissen gibt es Verschiedenes. Und natürlich gibt es im Intellekt oder in dem Gehirn gibt es verschiedene intellektuelle Stufen. Wie zwischen einem Schüler, einem Lehrer und einem Professor. Und dann noch darüber gibt es vielleicht intelligente Wesen auf irgendeinem anderen Stern, die ganz andere wissenschaftliche Sachen erfunden oder wissen viel mehr, was das Universum ausmacht oder das oder das. Alles das ist möglich. Aber alles das ist relatives Wissen. Ist so. Alles, was verschieden ist und eben Levels hast und mehr ist oder weniger als etwas anderes, ist relativ zu etwas. Muss sein. Ja, bloß wenn man nicht mehr in diesem Relativen lebt, das sieht man ja zum Beispiel auch. Ja, aber dann gibt es dich ja auch nicht mehr. Bei Tieren sieht man das ja auch. Ich glaube nicht, dass Tiere im Relativen leben. Wo denn? Die empfinden es ja, das ist ja nur ein Empfinden. Ja, aber wer empfindet das Tier? Na, jetzt aber nur vom Empfinden her. Ja, vom Empfinden. Ja. Was empfindet sich als Tier und was empfindet sich als Mensch? Das sage ich jetzt natürlich, das ist sozusagen in der Differenz. Ja, aber die... Bloß ich kann mir vorstellen, dass es auch Leben oder sagen wir mal Ausdrucksweisen gibt, wo das ist, glaube ich, auch so, dass das Tiere sozusagen diese Dualität, unter der wir ja so leiden, überhaupt nicht empfinden. Dann würde ich einen Stein annehmen. Dann bin ich lieber Stein. Zum Beispiel. Weil ein Stein ist immer Stone. Dann bin ich lieber Stein. Weil ein Stein ist immer stoned. Von Natur auf besoffen. Definitionsfrage. Nee, ich sag nur, wenn du das willst, das ist doch schon Simon & Garfunkel. I'm a rock. I'm an island. Ja, warum nicht? Da sind wir wieder bei Petrus. Nee, das ist, ja, Petrus, der Stein für die Kirche. Ich bin Petrus, ich bin der Stepping Stone vor Ratzinger. Möchte ich das sein? Da hör ich aber auf. Das wäre zu viel. Ich, der Stepping Stone vor Benedikt. Nicht. Man kann sich viel vorstellen und alles das ist da, ja. Aber es sind alles halt nur Vorstellungen. Und es bleiben Vorstellungen. Aber das, was sich das alles vorstellt, wirst du ja nie vorstellen können. Aber allein das ist wert zu sein. Also das, was sich alles vorstellt und nie Teil der Vorgestellten, nochmal ist es Vorstellung. Das, was vor jeder Vorstellung ist, während und nach der Vorstellung, das kannst du ja nicht vorstellen. Aber indem du das versuchst, in dieser Vorstellung dir vorzustellen, machst du es zu einer Vorstellung. Und damit wird es wieder relativ. Aber es ist einfach unmöglich, sich das vorzustellen oder nicht vorzustellen. Weil du wirst immer versuchen, dir das vorzustellen. Das ist nicht nur noch eine spezifisch menschliche Geisteskrankheit, ist, was wir hier betreiben. Ich gebe dir recht, der Mensch ist eine Geisteskrankheit. Da gebe ich dir recht. Der Mensch ist eine Geisteskrankheit. 100%. Besonders du. Und der Geist ist schon eine Krankheit. Und aus der Geisteskrankheit kommt ein kranker Mensch. Eine Vorstellung von Geist, die dann eine Vorstellung von Mensch erzeugt. Eine Vorstellung von Gewahrsein, die dann eine Vorstellung von Geist und dann der Geist, der dann der Ursprung von Mensch wäre. Alles das ist eine Krankheit. Also eine Vorstellung. Aber das, was sich das alles vorstellt, kannst du weder als krank noch gesund bezeichnen. Das ist halt das, was sich als das träumt. Und das kümmert das nicht, wie es sich das vorstellt. Und das ist nie involviert oder nicht involviert. Das hat gar keine. Es hat nichts zu gewinnen, wenn es anders wäre, und nichts zu verlieren, wenn es so ist, wie es ist. Und darauf weise ich eigentlich nur hin. Deine Natur ist eben nicht eine Vorstellung. Du bist das, was sich alles vorstellt, und du wirst dich in den Vorstellungen nicht finden. Du kannst nur eben das sein, was du bist, indem du bist, was du bist, aber nicht, weil du es dir vorstellen kannst. Oder weil du es finden könntest. Weil alles, was du finden wirst, wirst du wieder verlieren. Und der Finder ist schon eine Vorstellung, der Verlierer ist eine Vorstellung. Aber das, was du bist, musst du sein, ohne Wenn und Aber, weil ohne das gäbe es gar keinen Vorsteller. Und schon der Vorsteller ist eine Vorstellung. Das Vorstellen, das Vorgestellte. Und dieser Vorsteller wird sich immer wieder vorstellen, dass es was Besseres gäbe, dass es was Höheres gibt. Ein unendliches Vorstellen. Es ist so, Gott stellt sich selbst vor und sagt, hallo Gott, ich auch Gott. Dann werden sie beides zur Vorstellung. Dreht sich, geht aus sich raus und stellt sich selbst vor. Selbst? Ich auch. Ja, es ist dumm, aber es passiert, ist nun mal so. Wie will sich die Wirklichkeit, oder wir können einig sein, das ist hier eine Verwirklichung. Und die Verwirklichung ist nun mal da. Jetzt ist es zu spät, also wenn da Verwirklichung ist, jetzt ist die Frage, was ist jetzt wirklich in dieser Verwirklichung? Kannst du die Wirklichkeit in der Verwirklichung finden? Wenn du sie finden könntest, wäre sie getrennt von etwas anderes, was du finden könntest. Dann könntest du, also diese Art von relativer Wirklichkeit, die man empfinden kann, die kann es nicht sein. Also alles, was du dann findest hier, oder dich empfindest als etwas, ist ja schon ein Finden, sich als Mensch zu empfinden. oder als Stein oder als Planet, als Sonne, als was auch immer. Das sind alles Empfindungen. Also da, du findest etwas, du empfindest dich in etwas, in einer Vorstellung. Aber das, was sich als das empfindet, kann nicht das sein, als was es sich empfindet. Ja, das ist doch dasselbe. Es ist doch einmal, wie du immer wieder sagst, dass es sich sozusagen heraustritt, verwirklicht. Es in der Vorstellung, in einer Vorstellung tritt es raus, eine vorgestellte, eine Erfahrung von raustreten. Das heißt aber nicht, in der Erfahrung von raustreten wirklich einer raustritt. Es ist ein Traum von raustreten und ein Traum von zurücktreten. Also es ist ein Traum von verlieren, ein Traum von gewinnen. Also im Verlieren verlierst du dich nicht und im Gewinnen gewinnst du dich nicht. Und trotzdem hast du beide Erfahrungen. Also in der Erfahrung von einem Verlierer bist du kein Verlierer und in der Erfahrung von einem Gewinner bist du kein Gewinner. In der Erfahrung von einem Unerleuchteten bist du kein Unerleuchteter und in der Erfahrung von einem Erleuchteten bist du kein Erleuchteter. Weder noch. Dies ist das Neti-Neti in Indien, das berühmte. Weder noch. Weder bist du das der Unerleuchtete, noch bist du der Erleuchtete. Weder bist du das Nicht-Realisierte, noch das Realisierte. Weder bist du die Unwirklichkeit, noch die Wirklichkeit. Weil beides sind Vorstellungen. Weder noch. Darum mag ich dieses Neti-Neti so gerne. Weder noch. Die Vorstellung kommt doch aus dem, sagen wir mal, aus der potenziellen. Ja, aber wir kommen. Insofern ist es doch nicht verschieden von ihr. Ich sage ja nicht verschieden, aber das, als was sie sich vorstellt, ist sie nicht. Sondern sie ist immer das, was sich das vorstellt. Aber doch selbst im großen Irrtum ist es doch immer noch das. Es ist der Irrtum, aber es hat kein Irrtum. Ich spreche doch drüber. Da hört nichts auf. Ja, selbst wenn der Irrtum sozusagen aus der Potentialität kommt, dann ist es doch kein, dann ist es doch nichts. Dann ist es doch nicht. Aber dann ist der Irrtum doch nur eine Facette der Potentialität. Aber ist doch nicht, es ist nicht das, was die Potentialität ist. Genau wie die Sonne. Die Sonne ist nicht verschieden von der Wirklichkeit, aber die Sonne ist nun mal eine Facette der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit. Sie ist nicht verschieden, aber sie ist sie nicht. Genau wie die Erde das nicht und der Mensch das nicht ist. Alles, was man aufzählen kann, ist es nicht, sondern es ist nicht verschieden davon, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Also die ganze Verwirklichung ist nicht verschieden von der Wirklichkeit, weil die Natur der Verwirklichung ist die Wirklichkeit. Aber das heißt nicht, dass die Verwirklichung die Wirklichkeit ist. Sonst wirst du rumlaufen und sagen, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und welche Wirklichkeit muss das machen? Sich in allem erkennen. Die Wirklichkeit muss ich nicht erkennen, um Wirklichkeit zu sein. Und das, was das erkennen muss, als sich als Wirklichkeit und alles ist Wirklichkeit, das ist schon unwirklich und bedingt. Das ist auch vielleicht das, was der Mensch halt fähig ist, mehr oder weniger. Der Mensch ist sogar, war nie was zu was fähig. Es ist ein Werkzeug des Bewusstseins und das Werkzeug ist möglicherweise ein anderes Werkzeug wie ein Elefant oder eine Ameise. Also das Werkzeug ist anders. Aber das, was das Bewusstsein ist, was den Menschen als Werkzeug geschaffen hat, ist nicht verschieden. Ja. Und der Mensch ist eine Art von Werkzeug, von was auch immer, Intelligenzbestie, im Tierreich des Seins. Und das ist nicht vorteilhaft für den, für das Werkzeug, aber nur für das Werkzeug. Für das, was das Werkzeug geschaffen hat oder sich vorstellt und benutzt, ist das Werkzeug genauso gut oder schlecht wie alle anderen Werkzeuge. Und darum sollte ein Mensch sich nicht ganz so als besonders empfinden, weil das ist leidvoll. Du bist nicht besser als das Stück Stein oder das Kaffee oder irgendwas Erfahrung von sein. Das ist eine Variation. Und die wird wieder abgetreten sein. Irgendwann ist sie weg. Die ist gekommen, die wird weg sein. Und das, was sein ist, wird immer noch sein. Und so die ganzen Erfindungen, die ganzen Wissenschaft, der ganze Dings wird mit der Menschheit gehen, weg sein. Also ist sie jetzt auch noch nicht da. Also für das, was deine Natur ist, ist sie irrelevant. Genieße sie, solange sie da ist, weil irgendwann wird sie weg sein. Die ganze Menschheit. Ist Potenzialität immer da? Es wird immer da sein, aber die Erfahrung wird verschwinden und irgendwann wird sie wiederkommen. Aber das, was wiederkommt, wird auch wieder weg sein. Obwohl sie immer noch da ist. Das sage ich auch. Aber du hast mit ihr durch sie nicht zu gewinnen oder zu verlieren. Sie wird immer da sein. Und weil sie jetzt und immer da ist, kannst du sie auch nicht verlieren. Du musst sie gar nicht dich drum kümmern, weil sie wird immer da sein, wie dieser Moment immer da sein wird. Du musst dich nicht festhalten versuchen, weil er gerade mal vielleicht so interessant oder schön ist. Der ist immer da. Das ist das Jetzt und immer da, was immer ist. Und da, das ist der Frieden, von dem sie immer sprechen. Das ist jetzt und immer da. Und dieser Frieden ist nicht veränderbar. Der kommt nicht und der geht nicht. Von daher fürchtet euch nicht. Euch ist ein, nee, geboren wurde ja Weihnachten. Hallo, ihr Werkzeuge. Wer ist der Mechaniker, fragen Sie mir mal. Wenn ich den erwische. Das allhandelnde Bewusstsein und Behandelte. Das den Seher spielt, das Sehen spielt, das Gesehene spielt. Da läuft es hin. Da spielt es gerade einen Laufenden. Aber ihr seid in dem Moment alle Auslaufmodelle. Es sucht sich dann wieder ein neues Ding, Modell aus. Und Jesus war auch nur ein Modell, wo dann die Kreuzigung stattfand und die Erfahrung von Kreuzigung und das. Und jetzt gibt es in Philippi, also gibt es halt die, die das Bewusstsein möchte nochmal haben. Und hängt ein paar mehr an, vielleicht hilft es dann, aber hilft auch nicht. Die Masse von Gekreuzigten bringt auch nicht mehr als einer. Könnte man denn sagen, wenn du sagst, das Bewusstsein hat den Menschen geschaffen, dass es das Bewusstsein eigentlich ist, was seine Natur erkennen möchte und kann? Nein, es kann nicht. Es kann nie. Bewusstsein kann sich selbst nicht kennen. Es versucht es aber immer wieder aus Liebe zu sich selbst. Soll es machen. Da ist so, wenn der Gott wach wird oder wenn du sagst, die Wirklichkeit wach wird, ist er ein Liebhaber und dann sucht es Sachen nach sich selbst. Aus Liebe zu sich selbst und verwirklicht sich in der Liebe zu sich selbst, unendlich. Und alles diese Figuren, die wir sitzen, die ganze Menschheit, das ganze Universum, sind Werkzeuge der Liebe des Bewusstseins oder Gottes. Der Liebe zu sich selbst. Ist alles nur Selbstliebe, die ganze Verwirklichung. Jede Art und Weise, wie es sich versucht zu kennen. Versucht es, das zu kennen, was das Geliebte ist, sich selbst. Unendlich. Es wird sich aber nie kennen, weil es kein zweites Selbst gibt. Dann wird die Suche auch nicht aufhören. Und alle, die so tun, als wenn bei ihnen die Suche aufgehört hat, die lügen. Alles Lügner, alles dieser erwachten Lügner. Wahnsinn, ne? Suchst du auch noch? Was? Suchst du auch noch? Ich suche ständig meine Brille. Die Klobrille lasse ich immer oben und meine Brille verwurschtle ich. Ich pinkle im Stehen. Ich gebe es zu. Ich lasse mich nicht entjungfern. Wie war das? Ich lasse meine Dinger nicht hängen beim Sitzen. Ich lasse mich einfach nicht hängen. Frauen können mich mal, was immer sie können, aber nicht aufs Klo setzen. Diese Despoten. Ich nicht. Ist einfach immer diese Idee immer noch da oder da, geh zurück den Weg, von wo du gekommen bist. Aber die Idee, dass wenn das Bewusstsein sieht, ich kann mich nicht finden in dem, was ich kreiere, nicht im Menschen oder in allem, was in der Verwirklichung. Also drehe ich mich um auf mich selbst. Das Bewusstsein schaut auf sich selbst. Der Plumpsack dreht sich um. Wer sich umdreht oder lacht, der wird dem Puckel blau gemacht. Das kennst du nicht? Der Plumpsack geht rum. Boah. Wer sich umdreht oder lacht, der wird der Puckel blau gemacht. Gruselig? Das war ein Kinderspiel. Ja, aber es stimmt auch. Sobald du dich umdrehst auf dich selbst, dann kommen die alle anderen auf dich drauf und verschlagen dich von hinten. Ja, Wir haben Angst vor dem schwarzen Mann. Ja, er hat so einen schwarzen Mann. Ja, darum. Letztendlich. Nein, das ist ja das, was Ramana versucht. Die Frage, du kommst aus Ich bin wer, die Frage nach Ich bin wer, und dann sollst du dich fragen, wer bin ich? Und dann bleibst du als das übrig, was ohne die Frage ist. Das wäre das Zurückgehen. Aber wenn es dann funktionieren wird, dann wird es funktionieren. Aber nicht, weil du ernsthaft dir die Frage stellst. Das ist ja in diesem I am that, dieses Ich bin das drin. Ich bin. Du musst da zurück, wo du hergekommen bist. Aber wenn das sein wird, dann wird es sein, dass die ganze, der Fragende wegfällt. Aber nicht, weil der Fragende sich fragt, wer bin ich? Der Fragende fällt weg, ja. Ja, der fällt jede Nacht weg, ganz natürlich. Da muss man nichts für machen. Und morgens wacht das Ding wieder auf. Und du bist also mit und ohne dem Fragenden, bist du. Mehr ist nicht. Und das, was du mit und ohne bist, kannst du nicht nicht sein. Mehr ist nicht. Du bist in der Anwesenheit und in der Abwesenheit dieses fragwürdigen Hamburgers. Mehr ist nicht. Das war immer so schön, du musst sein auch hier. Und auch ja, bist du ja auch. Du bist hier und jetzt das, was du im Tief-Tiefschlaf bist. Du bist in der Abwesenheit das, was du bist, und bist jetzt in der Anwesenheit. Du bist doch jetzt nicht das, was du bist. Bist du jetzt oder nicht? Ich bin. Also bist du. Du bist jetzt und du bist dann. Aber ich kann ja nicht vergleichen, was ich im Tief-Tiefschlaf bin. Wer will denn da vergleichen? Ich bin ja nicht dabei. Aber wer will denn da vergleichen? Wie oft sage ich, nur Leichen vergleichen? Es ist einfach schön, mit dir zu reden, Karl. Was soll ich sonst reden? Ich rede mir auch gern mit mir. Ich habe ja keine Wahl. Mit wem soll ich sonst reden? Ja, sicher möchte die Leiche die Todeserfahrung machen und dann zu dem werden, was Leben ist. Aber es klappt nicht. Das ist ja Ramanas Todeserfahrung, oder sogar Nisargadatta spricht, bevor du nicht die Todeserfahrung gemacht hast und dich als das realisierst, als das, was sich als alles realisiert, ist es noch nicht vollzogen. Aber vielleicht hat er auch nur einen Witz gemacht. Wer weiß das? Du sagst auch, der Kopf ist im Tigermaul drin und irgendwann fällt es vielleicht. Nein, das ist ein Papiertiger. Der kann gar nicht beißen, der hat gar keine Zähne. Dich kann gar keiner umbringen. Du sagst immer was anderes. Du machst sofort wieder ein Konzept raus und dann bist du da drin, dann bist du halt immer noch dieser Kopf, an dem der Tiger lutscht. Und wunderst dich, dass deine Haare nicht trocken werden. Kriegt man langsam eine Glatze von, wenn der Tiger an einem lutscht. Das nennt man den Tiger der Zeit. Das ist doch der Tiger, die Zeit. Alles, was in der Zeit gekommen ist, wird in der Zeit vergehen. Also der Tiger, du bist schon gestorben. Das ist doch der Tiger. Das, was jetzt hier sich so viel Sorgen macht, ist doch schon längst wieder weg. Das ist schon tot. Das ist der Tiger, das Biest. Es lässt keinen übrig. Jeder, der gekommen ist, wird irgendwann weg sein. Also bist du schon gestorben. Wenn man sagt in Indien, der Guru kennt deine Zukunft ganz genau, dann weiß er, das, was er sieht, ist tot. Jetzt schon. Es ist nicht, dass er weiß, was in deiner Zukunft passiert, sondern er sieht die Zukunft jedes Objektes, nämlich, dass es weg sein wird. Tot. Und es ist jetzt schon tot. Und ich spreche nie mit diesen Toten. Ich spreche zu dem, was vor, jetzt und sein wird, als das, was es ist. Aber nicht bedingt es an die Anwesenheit dieser Leiche. Ja. So, in dem Sinne machen wir Essparty. Leichenschmaus.